Song. Okay. Also du bist doch sowieso draußen. Nein, ich bin unten. Aber im Gebäude noch. Aha. Die Telefonstrahlung ist das. Irgendwie verrückt von Leons Powerplay. Ich liebe sie. Das ist wunderbar. Ich weiß. Warum? Weil es wie ein Dildo aussieht. Hä? Sieht gar nicht. Was? Eine Lampe hat's auch noch. Eine Lampe hat's auch noch. Erzählt das überall. Verzaubert Emotion. Kann ich nicht fassen, dass ich noch wirklich in diesem Raum hier bin. Hoffentlich kenne ich schon jemand hier das Lied. Aber es wird mir doch sowieso egal. alles los, ich sag dir, also, hä? Dann mach ich noch weiter. Und ich auf euch scheiße. Echt ein scheiß Platz. Was passiert? Einige Antworten auf Quora, also dieses Phrase. Ja, das ist durch Datenvolumen. Das ist sowieso fast nur Text, also der etwas schnell. Aber Videos kann ich nicht schauen. Bist du gut? Danke. sieht so geil aus. Das Powerbank sieht wie ein S3 aus. Würde jetzt eigentlich perfekt passen, wenn Parker auch dabei wäre mit seinem alten S3. Parker hatte noch mal ein S3. Ist auf Facebook Epic Boy 7. Das stimmt, der Name, das trifft einfach mal perfekt zu. Epic Boy 7. Perfekter Name.

Verzerrte Aktivitäten. Oh, das sehe ich nicht jetzt. Noch einen Tag länger und kürzer, kann ich mich so richtig rächen. Fariben spielt auch in Ghetto-Veteranen. Ghetto-Veteranen. Welche Figur spielt auch dort mit Fariben? Der spielt in beiden Filmen mit. Auch in Ghetto-Veteranen. Auf so einem scheiß Platz. Was hat er gemacht? Er hat mir Trinken verlegt. Ich hätte. Ja, bitte. Ja, bitte. Gebiete kaum wahrgenommen, ehrlich zu sein. Der Film war sehr kreativ. Ach, Schuss. echt eine Breitbildkamera. Jetzt erreicht er bald den Ladestand von 2. Das ist immer als persönlicher Anlauf wertend.